Müssen wir aufnehmen. Ja. Am Meer. Jetzt machen wir mit dem Mund. Mit dem Mund. Diese Lachen der Möwen. Arr. Ja, mighty. Was sagst du zu den Waves? Die könnten noch ein bisschen mehr vertragen, oder? Ja, aber ich komme mir schon so extrem laut vor irgendwie. Mein Atmen hört man auch brutal. Was geht? Guck mal, ich so. Das ist alles eine Frage von Audiobearbeitung. Okay. Da lassen wir da. Du musst einfach nicht flüstern. Audio. Einfach, entweder sagst du was oder sagst einfach nichts. Okay. Ich sag nichts. Nee, du musst ja was sagen. Okay. Aber wenn ich was sag, kannst du zum Beispiel nichts sagen. Dann passt. Währenddessen darf ich nichts sagen. Mhm. Wenn du sprichst, muss ich leise sein. Richtig, so lernt man das doch in der Schule. Wenn andere sprechen, muss ich still sein. Das ist sehr totalitär. Nennt man das so? Nee. Ich weiß es nicht. Offline-Betrieb, ein Fehler ist aufgetreten. Wo? Na toll. Bei meinen Notizen. Gestern sagst du noch, das wäre so geil jetzt. So, ich habe die beste Notizen aller Zeiten. Ach, du, guck mal hier, meine Notizen hier. So, guckst du mal meine Notizen an. Jetzt sind richtig geile Notizen, Alter. Und heute sind sie so schlecht. Hä, was? Ja, offline nicht verfügbar. Hä, nee, jetzt geht's doch. Ich hab's gestartet. Tribut okay. Macht alles gut. Hat schon Goethe gesagt. Der hat mich gerade gecatcht. Reboot der macht Witz. Alles gut. Reboot macht alles gut. Oder wie man aussagt, AEG, ausschalten, einschalten, geht. Geht. Richtig Ui, dumm. Unsere Lachen sind richtig laut. Ist egal. Okay. So, und damit herzlich willkommen hier beim Carstens und Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Gestrandete. Einmal ohne Pause bringe ich direkt ins Straucheln. Ich dachte, du gibst mir kurz einen Nicker oder so. Und Nicker? Dann kommt gar nicht. Nee, ich will es ja vereiteln. Mann, du. Das ist unglaublich. Das ist ja die Höhe hier. Also. Eigentlich müssen wir uns direkt erstmal entschuldigen. Ja. Es gab einen großen Aufreger in der Community, in der Carstenson Crew. So. Da gab es eine große Aufruhr, die Menschen haben getobt. Eine große Aufruhr. Die Menschen haben getobt. Jetzt habe ich eine neue Notiz gemacht. Oh. Shit. Ich führe es fort. Die Menschen haben sich aufgeregt wegen einem. Sorry. Unser Lieblingsthema eigentlich. Bares für Rares. Oh, jetzt haben sie schon wieder gedroppt. Ah. Sollen wir den Namen nicht mehr erwähnen, weil sonst schalten die ersten Zuhörer ab. Das ist auch gut so, weil dann können wir jetzt sagen, Entschuldigung, und deswegen jetzt herzlich willkommen zu unserer Special-Folge, heute nur Bares für Rares. Mit an Gast. Horst Lichter. Horst. Hallo Horst. Wir haben überlegt, dass wir heute halt mal so statt der einstündigen Podcast-Folge mal eine fünfstündige Folge machen und wirklich ganz ins Detail gehen beim Bares. Dass wir es von Grund auf erklären. Dass die Leute sich nicht mehr aufregen, weil es sowas Geiles ist. Weil eigentlich fehlt denen was. Wenn die das nicht gucken, dann verpassen sie was im Leben. Weil immerhin die Statistik sagt, jeder dritte Rentner schaut Bares für Rares. Und das ist die einzige Rentnersendung, die wirklich gut ist, aber jetzt genug zu dem Thema. So. Ich sage sorry. Wir verlaufen uns wieder drin. Es tut uns sehr leid. Ich hoffe, ihr verzeiht uns allen, alle. Das ist uns eine große... Dann kann ich noch was weiteres einhaken, wenn wir schon bei der Community sind. Und zwar habe ich eine Rezension geschickt bekommen, die witzig war von einem Freibad, ein User geschickt. Aber es war so, dass die 5 Sterne hatte. Sprich, auch gute Rezensionen können witzig sein. Ja. Das war die Erkenntnis aus diesem WhatsApp-Post. Wer hat sie denn geschickt? Shoutout geht an Davidson Crusoe. Ja. Shoutouts an die Nachbar-City. Skrr. Ja, hast du, oder? Bitte? Ach so, ah, nee, hab ich nicht. Also nicht, nee. jetzt droppt. Ich verlinke sie. Ja, verlinken, okay, das ist in Ordnung. Aber sie kann dann hier einfach droppen, ohne dann was zu sagen. Ja, ich verlinke das doch, ich bin Verlinkungsmeister. Okay. Kirk, ich schreibe das auf, du machst weiter. Ich mach weiter. Patrick, wie geht's dir? Wow, danke. danke. Mir geht's ganz gut soweit, ja. Ich bin wieder heil zurück aus Bayreuth. Alter. Bin jetzt der Programmierung von Roboterarmen mächtig. Robot. Ich bin der Roboter. Zerstören alles kaputt. Zerstören. War witzig, wo du mich auf dem Fest dieses Wochenende gefragt hast, was ich jetzt gelernt habe da dabei. Ob ich jetzt auch so einen Kampfroboter bauen kann, der mit einem Kreissägenblatt irgendwelche anderen Robbys kaputt macht. Das war wirklich meine Vorstellung von der Schulung. Ich dachte, du kommst jetzt zurück und wär auch geil gewesen. Kündigst bei deinem Arbeitgeber und trittst so einem Team Vollzeit bei und dann baust du so richtig kranke Roboter. Das ist ja geil irgendwie. Diese Hämmern und Sägen. Alter, und andere Roboter einfach umdrehen. Wegdrücken. Ich hab die Serie geliebt. Hey. Wie hieß das? Robo Wars oder so irgendwas. Robo Wars. Hat es ein geiles Intro gehabt? Nicht, das waren nur so zwei so Stahlwände, die so aufeinander. Wie bei Extreme Dinosaurs. Wie bei allem, was geil ist. Geile so, Sachen haben immer Stahl. Ja, sobald so Stahl, das dann ist. Oh, das ist genau meins. Oh boy. Der, und noch was, letzte von der Community. Von der Community. Genau, und zwar hat zum Thema Tacho und Kilometerstand. Guten Tacho. Guten Tacho. Hätten wir damit einsteigen sollen. Ja. hat mir ein Zuhörer, das hat mir heute geschrieben, hat er mir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, und zwar, dass es in dem Film Ferris macht Blau. Das ist mit Til Schweiger. Das ist kein deutscher Film. Da klaut er mit einem Kumpel, also wie heißt der, wie heißt der Film, wo Til Schweiger behindert ist? Ich dachte, es wäre der. Wie heißt der? Es gibt doch einen Film, wo Til Schweiger einen Rollstuhl sitzt. Ja, gerne. Ja, das finden wir raus. Was hat er für eine Behinderung? Standard. Oh je, ich lache über einen Til Schweiger-Witz. Auf jeden Fall haben die da den Ferrari vom Vater stibitzt und haben mit dem eine Spritztour gemacht. Und sind rückwärts gefahren. Und dann haben sie das aber irgendeinem Portier gegeben von einem Hotel oder sowas, und der hat dann den zu viel rumgefahren, sodass die dann zu Hause den aufgebockt haben und dann Rückwärtsgang reingemacht haben und dann irgendwas aufs Gaspedal gelegt haben, dass die Kilometer, die sie zu viel gefahren sind, wieder zurückgezählt werden. Das kommt in dem Film vor. Dann die den Trick gemacht, den wir letzte Woche erfunden haben. Die haben den erfunden. Krass. Genau, ja, fand ich nice, dass da so viel Rückmeldung kam. Ja. Wir droppen es immer gerne. Sehr, sehr cool. Wo ist Fred, hieß übrigens der Film. Wo ist Fred? Wie heißt der andere? Freddy macht Blau. Nee, Ferris. Ferris MC, der Ferris Rapper. Jetzt. Der Rapper aus Deutschland. Aber Ferris und Fred, fast gleich. Wo ist Fred? Ein Community-Beitrag habe ich auch noch, der eigentlich auch von dir kommt. Dicken Negativ-Shoutout. Ui. Shoutout. Ja, also eigentlich kein Shoutout, aber doch ein Shoutout, ein Negativ-Shoutout an den guten Benny. Benny Son Crusoe. Der Benny, der uns total angeheitert fröhlich auf dem Festle am Wochenende versprochen hat. Er schickt uns richtig viele Sachen zu. Ja. Wir haben gesagt, er hat sich gefreut, dass er kam, und dann haben wir gesagt, ja, kein Problem, wir können dich auch gerne wieder shoutouten, aber am besten schickst du uns dann irgendwas, dass wir sowas erwähnen können. Ja, zum Beispiel ein Lied oder sowas. Haben wir ja gesagt, haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, kommt dann nächste Woche. Ja. Da wurden uns auch schon Alben geschickt, schickt ruhig weiter Alben, genau, dass wir da aussuchen können. Wir nehmen jetzt die ersten zwei, die uns geschickt wurden, nacheinander. Ja, und dann hat er eben gesagt, ja, ich schicke euch das und ich schicke euch noch viel mehr und hier noch was und da noch was. Ja, Benny, wir warten immer noch. Da kam nichts. Heute war Dienstag und das war am Samstag. Naja, aber trotzdem hier der Shoutout. Ja, wir lieben dich trotzdem, aber minimal enttäuscht. Komm deinen Verantwortungen nach, mein Freund. Du hast das Kabel falsch rum eingesteckt von deinen Kopfhörern. Echt jetzt? Ja, du hörst, glaube ich, gerade nur auf einem Ohr. Kann das sein? Ich auf beiden. Echt? Das funktioniert so rum? Hätte ich das Eckige da unten einstecken müssen. Mhm. Oh, ich sitze da drauf. Nee, ich sitze da nicht drauf. Nee, das Mikro ist da drauf. Dein Mikro sitzt da drauf. Das Mikro sitzt da drauf. Steck kurz um. Ja, das hören die doch alles. Nur du hörst nichts. So, da bin ich hier. Oh Gott, das übersteuert aber brutal. So, eine kurze technische. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich höre jetzt genau gleich wie vorher, Patrick. Was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall. Es hat sich nichts geändert. Wenn ihr kein Instagram seid, wenn ihr noch die... Seid. Was? Wenn ihr kein Instagram seid. Wenn ihr noch kein Instagram-Nutzer seid, also, dann könnt ihr uns auch einfach eine Mail schreiben, weil wir haben eine Mailadresse. Die und dann richten wir euch ein Instagram-Konto ein. mit eurer Mailadresse. Nee, genau. Schreibt uns. Schreibt uns eine Mail und zwar an carstinson.ruso@gmail.com. Kann man beides, glaube ich, schreiben. Ihr könnt auch den Blogspot kommentieren. Genau. Wenn ihr Blogspot ist, keine WordPress. Ahnung. Irgendwas mit WordPress.com. Irgendwas mit, wir schicken das nochmal rum. Also einfach. Wir verlinken es. Und da sind auch die Links drin. Das heißt, wenn ich sage, ich tue was verlinken und ihr wollt das sehen, zum Beispiel das Video oder das Lied, über das wir reden, mache ich eigentlich jede Folge, ist da irgendwas drin jetzt von den letzten paar. Und dann könnt ihr es einfach anklicken und dann kurz das Video. Ihr könnt es auch pausieren, währenddessen machen, keine Ahnung, oder hinterher, wie ihr Bock drauf habt. Ihr macht es auf jeden Fall, bitte. Ja, macht es. Es gibt Klicks und Klicks ist Geld. Man reißt uns da so der Arsch auf, überall die scheiß Links nachher zum Packen. Deswegen müsstet ihr die auch anklicken. Auch klicken. Die scheiß Links. Genau. Alright, dann habe ich jetzt alles gesagt. Das sind unsere Affiliate-Links, die geben richtig viel Geld. Ich habe alles gesagt, was wir kriegen ich sagen keinen wollte. Cent. Hast so, alles gesagt. Thema Community. Sind wir durch? Ich habe, mein Lieblingsrapper ist gerade in Untersuchungshaft. Da... So schnell wie möglich steinig. So schnell wie möglich steinig. A$AP Rocky. Mal. Was hat er gemacht? Nur so am Rande der hat sich geschlagen mit jemandem. Er hat erst irgendwie auf seinem Instagram-Channel gepostet, ein Video gemacht von einem, der ihn belästigt hat oder so, hat ihm angewiesen zu gehen. Und dann hat er irgendwann, hat er den so genommen, so weggepfeffert und dann hat seine ganze Gang auf den eingeballert. So okay. Schlagen. Ich habe nur irgendwie... Habe ich das Video gesehen? Nee, ich habe nicht mal das Video gesehen. Ich habe es nur so am Rande wirklich mitbekommen. Ja. War da nicht auch irgendwas mit Flüchtlingen oder so? Nee. Okay. Nee, und jetzt wird es untersucht, weil die sagen vor Gericht, er hätte ja auch einfach gehen können. Okay. Also er wurde nicht so provoziert. Das war in Schweden, gell? Das war in Schweden, ja, okay. Und der ist gerade auf Europa-Tour und deswegen wurden jetzt schon zwei Konzerte abgesagt. Oh, eins in Dublin und eins in... Keine Ahnung... Und der soll auf dem Splash, glaube ich, spielen. Oh, shit. Und aber das steht noch aus, so je nachdem, wie es jetzt entschieden wird. Ansonsten drohen ihm 6 Jahre Gefängnis. In Schweden. Keine Ahnung, vielleicht. Zusammenschlagen von irgendjemand. Sehr heftig. Aber so rich wie der aber, Boy ist, hat er einfach einen Anwalt in Schweden. In Schweden. Ja, aber kann das überhaupt... Moment mal, du kannst doch eigentlich gar nicht in Knast in einem Land kommen, so richtig... Weiß ich oder nicht Landesbürger bist oder so. Deswegen gibt es doch immer so diese, wenn jemand in Deutschland aus England mit Gras am Steuer erwischt wird, darf er weiterfahren, es wird halt nur konfisziert und er kriegt eine brutale Geldstrafe, aber er darf noch weiterfahren. Ja gut, aber das hat wahrscheinlich mit dem Führerschein zu tun, weil sie ihm den Führerschein nicht entziehen können. Oder weil er schwarz ist. Aber wenn du, weil sonst könntest du ja überall... Nee, weil ich habe da eine Logiklücke, sonst könnten wir ja einfach mal kurz im Urlaub jemanden abstechen und sagen, ja, Leute, ich komme nicht von hier, ich darf nicht ins Gefängnis. Und die so, ja, puh, da sind uns jetzt die Hände gebunden. Ciao. Gehen sie, tschüss, ne, machen sie gut. Stechen sie niemanden ab am Flughafen, bitte. So am Arsch, ey. Ja, nee, das hat wirklich, die Fahrerlaubnis war es, das war der Knackpunkt. Das hatte ich in irgendeiner Doku mal gesehen. Ja. Du kannst, wenn du woanders bist, kann dir nicht die Fahrerlaubnis entzogen werden. Verrückt. So wie ich das mitbekommen habe. Das gefährliche Halbwissen. Also kann man jemanden mit dem Auto überfahren, oder? Nee. Wie funktioniert das nochmal? Mal probieren. Ja gut, ja, aber damit seid ihr auch jetzt informiert. Ja, was da die Prognose, kommt da raus, bleibt da drin. Puh, schwierig. Also laut dem Video, wo ganz zum Schluss ein schwedischer Junge gesagt hat, it's A$AP fucking Rocky, da hat er den schon so gefeiert eigentlich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch ein paar Videos, wo man sieht, dass der den, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Hat sich auf jeden Fall provozieren lassen. Okay. Aber war halt auch wahrscheinlich eine Arschaktion von dem anderen Typen so. Also Ja klar, das machen ja Leute gern mal so, die Stars irgendwie so ein bisschen zu provozieren, dass die eine blöde Reaktion rauslassen. Da kann einem schon mal die Hand ausrutschen. Ja. Da können Schweden auch so ehrlich sein und sagen, der Typ, den kann man schon mal schlagen. So. Der fucking Problems ist so, der hat andere Probleme. Bitches, bad bitches, money, fucking Problem. Da können wir den auch mal rauslassen. Hey, woke up in a new Bugatti. Der ist so viel, aber nicht so wenig, dass er bei uns ins Gefängnis muss. Also wenn ich Schweden wäre, würde ich sagen, raus mit dem. Dann handelt es so ein Konzert. Raus mit die Viecher. Ein Konzert muss er noch machen und dann gehen sie. Hey, genau, die können das doch eigentlich so subventionieren. Und nächstes Jahr soll er nicht kommen. Hey, und dann die sagen so, hey, der macht jetzt hier ein Konzert und alle Einnahmen gehen an den verkloppten Typ. Das wäre gut. Ein richtig guter aber dann Politiker. Dann hätte er was erreicht, so mit der Scheiße. Ja, aber was denn? Aufmerksamkeit. Aber er kriegt ja nichts dafür. Das Geld. Nee, das kriegt ja der Typ. ASAP. Nee. Ja, aber der Typ hat ja dann was erreicht damit, dass er ihn provoziert hat. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat er ihn auch gar nicht provoziert, das weiß man ja nicht. Das weiß man nicht. Vielleicht ist er mal dahingestellt. Vielleicht ist er nur dran vorbeigelaufen. Es war wie so eine Dorfdisco. Sure, hast du gerade dumm geguckt. Und dann eins aufs Maul. Das könnte auch sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich wär für absolute Immunität von allen Stars. Echt? Ja, Mann. Nee, das ist auch nicht gut. Obwohl zusammen sind die dann so eine Vereinigung, so eine Justice Group. Das ist ja die 1%. Die Guten sind es. Die können ja machen, was sie wollen, wenn sie absolute Immunität haben. Ich glaube, das würde ziemlich ausarten, wenn alle Stars machen könnten, was sie wollen. Tun sie ja größtenteils schon. Ja, du hast mir was erzählt, Digison. Was? Dass du was droppen willst, eine Empfehlung. Eine Empfehlung, ja. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, also man könnte es in ein altes Dings von uns verpacken, das wir schon ewig nicht mehr gemacht haben, nämlich was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Auf eine einsame Insel mitnehmen die Serie Dark. Welche Staffel? Die zweite. Drei. Den gibt's doch gar nicht. Nee, okay. Die zweite Staffel. Die ist gut? Die ist brutal. Die hast du letzte Woche angeguckt? Ja. Am Stück? Hast du sie eingeteilt? Ich muss sie ein bisschen einteilen. Ich habe es mir ein bisschen eingeteilt. Man fällt in so ein Serienloch, ja, schon. Wenn man nicht einteilt. Das ist ganz schlimm. Hatte ich schon so oft. Ja. Dass ich was Geiles finde. Warum hattest du das erste Serienloch? Das erste Serienloch war, glaube ich, bei Breaking Bad bei mir. Bei mir auch. Oder Death Note, eins von beiden. Boah, ja, Death Note, das war richtig schlimm. Ja. Vor allem, weil ich bis heute kein Anime mehr gefunden habe, der so das geil war. Das ist gut für Death Note, ja. Das wirklich. Zerlegt. Aber man kann es immer wieder angucken. Man fällt halt nur immer wieder in dasselbe Loch, habe ich das Gefühl. Ich wollte es jetzt ein zweites Mal probieren, habe aber nicht. Also nicht mehr? Doch, ich habe es nur jetzt einmal halb geguckt und einmal und davor halt einmal ganz, ja. Okay. Ja, aber ich habe es, glaube ich, habe es jetzt schon fünfmal. Bibi hat auch mitgeguckt. Und? Die fand es spannend, ja. Nice. Obwohl es ein Anime ist, so. Richtig sehr geil. Eigentlich. Nee, aber ja. Die Serie Dark, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wurden wir darauf hingewiesen und von einer Zuhörerin. Ich glaube, die Zuhörer wissen besser, über was wir reden, als wir. So. Die sitzen auch nicht hier und babbeln jede Woche eine Stunde rum und merken sich nichts davon, was sie da reden. Also, ja. Aber schau an die Kunst, das alles in seinem Kopf zu richtig. Behalten. Richtig. Naja, krass. Schätze gerade mal die 12. Folge. Ja, auf jeden Fall habe ich anscheinend schon mal gesagt, dass ich Dark nicht so gut finde. Das stimme ich auch zu. Die erste Staffel hat auch ein bisschen Tiefen, nicht nur Höhen. Und es ist eben so, wenn du nicht ganz aufmerksam bist bei der Serie, dann haust dich brutal raus. dann ist für den Arsch, weil dann verpasst du irgendwie eine Minute und hast überhaupt gar keine Zusammenhänge mehr, weißt nicht mehr, was abgeht, weil du eigentlich wirklich richtig aufmerksam sein musst bei der Serie. Weil was so macht man häufig, wenn man unaufmerksam ist? Handy, der Töter, der Spannung. Ganz, ganz, ganz schlimm. Erwische ich mich auch so oft dabei. Ja. Ich habe es mittlerweile wirklich zwanghaft angewöhnt, das Handy wegzulegen bei der Serie, wenn ich was gucke. Ja. Wirklich einfach auf dem Nachttisch. Das habe ich übrigens unabhängig, bevor du das angesprochen hast, habe ich das hier als Haken. Guck mal, dann können wir das, was du gesagt hast, einfach gleichzeitig abhaken. Ist so mega. Ist ein kleines bisschen homoerotisch. Richtig, ja, dann bist du da. Auf jeden Fall habe ich das damals gesagt und dann habe ich... schönes Geräusch, wenn ich an meinem Bart kratze. Beim Instagram durchgucken, bin ich auf die Werbung von der zweiten Staffel aufmerksam geworden und die sah voll geil aus, die zweite Staffel. Und dann dachte ich mir, komm, gebe ich dem ganzen Ding nochmal eine Chance, damit ich die zweite Staffel auch mir anschauen kann. Und ich wusste halt, ich komme dann nicht einfach wieder rein, indem ich jetzt einfach die 7. Folge wieder anschaue und mir überlege, was alles vorher passiert ist, als ob ich wirklich nochmal von Folge 1, Staffel 1 bis Ende Staffel 2 durchgeguckt. Wie lange geht eine Folge? Ich glaube zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Okay. So, ich glaube, die sind auch ein bisschen unterschiedlich lang manchmal. Und es war halt wirklich so, die erste Staffel, wie gesagt, die hat so ihre Höhen und ihre Tiefen. Es ist alles so ein bisschen mysteriös, bisschen wie bei Stranger Things, so dass du nicht weißt, was überhaupt abgeht und alles so ein bisschen, okay, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber irgendwie ist geil. Und in der zweiten Staffel löst sich dann so ein bisschen manchmal was auf, ein bisschen was wird erklärt und es kommt aber auch ganz viel Zeug noch neu dazu, wo du keine Ahnung hattest oder wo du wieder so das Gefühl hast, okay, was geht hier gerade ab? Und ich habe mal nachgeschaut, auf IMDb hat jede Folge der zweiten Staffel 9 Komma. Und das ist wie schon, bei Game of Thrones. Das ist schon brutal. Und uns ist eine deutsche Serie. Das ist eine deutsche Serie, das kommt dazu. Und das hat für mich so ein bisschen, ich habe es auch schon mal zu einem Kumpel gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie damals, wo ich zum allerersten Mal Lost gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du Lost gesehen hast. Nee, ich habe mich so ein bisschen informiert so und kenne auch so, keine Ahnung, einzelne Ausschnitte oder sowas, aber ich habe mitbekommen, dass es eine richtig verkopfte Story hat. Mit Zeitreisen-Shit und sowas. Mann. Und das finde ich richtig krass irgendwie. Und das ist, also die ersten, ich glaube, 4 Staffeln von Lost waren wirklich so geil. Waren wirklich richtig gut. Das war so im Gefühl beim Angucken so die allerbeste Serie, die ich jemals gesehen habe. Und dann hat es, glaube ich, aber insgesamt 8 Staffeln und 5 bis 8 sind einfach nur richtig scheiße. Und es kommt so viel rein und es wird nichts erklärt und der Plot am Schluss ist einfach nur richtig kacke. Ja. Also du denkst dir so, okay, warum habe ich jetzt gerade 8 Staffeln davon angeguckt? Und aber wirklich, die ersten 4 sind so genial geil gemacht, geschrieben, durchdacht und immer wieder neue Dinge, wo du denkst so, boah, fuck, was geht denn jetzt ab? Weil die sind ja eigentlich auf einer einsamen Insel und dann passiert da was, was da eigentlich gar nicht passieren könnte. Dann sind da plötzlich andere Menschen und so und boah, und dann... Also es ist wirklich übel geil und so ein ähnliches Gefühl habe ich bei Dark, weil immer wieder Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet und immer wieder so ganz kleine Twists zwischendrin sind, so ein paar Plot-Twists und dann hier mal wieder was und da mal wieder ein Zusammenhang und so und es geht ja im Endeffekt auch um Zeitreisen und es ist wirklich super gut durchdacht und man merkt, dass da ein Konzept dahinter steckt, weil es hat angefangen in der ersten Staffel mit dem Datum 2019. An genau dem Tag kam die zweite Staffel raus. Also in der ersten Staffel wurde ein Tag genommen, an dem die zweite Staffel rauskam in echt. Und in der zweiten Staffel kam jetzt ein Datum, wo dann vermutlich die dritte Staffel und das wird dann wahrscheinlich die letzte Staffel sein. Also ich denke mal, dass es nur 3 Staffeln sind. Ja, reicht auch eigentlich. Ja, reicht für eine Serie vollkommen. Und, und man hat so wirklich das Gefühl, das wurde von Anfang bis zum Ende schon komplett durchdacht. Da wird nicht noch so ein bisschen rumgeschrieben und noch hier was und sowas, sondern Geld rausgekriegt. Ja, schon, das ist wirklich ein komplett durchdachtes Serienkonzept von Folge 1 bis Folge X, wo es Schluss ist. Und das ziehen sie durch und das machen sie richtig gut. Also ich bin brutal überzeugt von der Serie. Ich finde sie richtig geil. Ja, muss ich mir auf jeden Fall gönnen. Ja. Also ist auch schon auf meiner Liste drauf. So. Und ist auch ein bisschen gruselig ab und zu. Oder halt so, nicht wirklich gruselig, aber so ein bisschen Thriller-mäßig spannend. Du weißt nicht, was passiert. Und dann ist so düstere Musik und so. Und immer mal wieder dark. Lol. Richtig abgelolt. Und ja. Und Fun Fact, das Drehbuch von Dark soll vor dem Drehbuch von Stranger Things entstanden worden sein. Was heißt, dass Stranger Things eine billige Ami-Kopie ist? Eine Scheißkopie. Also guckt das Deutsche an, dann wisst ihr, was Unterhaltung bedeutet. Nee, das Ding ist ja ich glaube, ab der 5., 6. Folge merkt man, dass es eigentlich gar relativ wenig miteinander zu tun hat. Ja, man denkt es nur am Anfang, weil so, ah, okay, irgendwas, spielt so halb in den 80ern und es sind Kinder, die in einem Wald sind, dann denkst du so, ja, wow, das ist ja genau das Gleiche, aber so umso länger du guckst, desto mehr merkst du, es hat wirklich nichts miteinander zu tun. Vielleicht kommt ja eine dritte Serie auf Netflix, die auch so anfängt, aber es geht nochmal in was ganz anderes. Boah, das ist ja krass. Und dann wäre das so gewollt auf einmal. Das ist ja richtig gut. Dann gibt's so Verbindungen. So, du merkst, das sind dann so, alles Paralleluniversen genau, voneinander. Alter, wenn du dann nochmal reinguckst, dann merkst du so, in der 5. Folge, 2. Staffel von Stranger Things ist irgendwie so auf dem Tisch, liegt was eigentlich aus der anderen Serie ist. Alter. Und du so, boah, das haben die schon vor 4 Jahren da reingepackt. Was geht? Das feiere ich bei so Pixar-Filmen. Ja, man. Wenn da immer dieses Pizza Planet-Auto durchfährt. Stimmt. Kommt ja in jedem Pixar-Film. Stimmt. Und man muss ganz genau aufpassen. Da gibt es auf YouTube gibt's Videos, kann ich auch verlinken, wo man so, keine Ahnung, Toy Story und Findet Nemo und so. Und überall fährt es so ganz kurz vorbei oder steht im Hintergrund in der Szene so. Ja. Und überall ist es drin, so mega nice irgendwie, dass die sowas versteckt. Es hat halt sowas von so, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, ob man es Cameo oder Cameo, was weiß ich, diese Kurzauftritte von berühmten Leuten in Filmen. Ja. Und am schönsten finde ich eigentlich die Stan Lee-Dinger. Wird es jetzt leider nie wieder geben, weil er ja tot ist, aber ja. Stan Lee scheint wirklich jedem mit Menschen verfilmten und sogar Comic verfilmten Kinofilm von Marvel-Filmen vorgekommen. Echt? Der hat in jedem Film eine kleine Rolle. Okay. So geil. Sogar wirklich in dem neuesten Spider-Man, der so diese krassen Zeichenstile hat, also Comic, ja, ist er auch mit drin. Ah, okay. Finde ich richtig geil. kam in jedem einfach vor. Ja, nice. Irgendwie so ein Wissen über irgendwas sich anzeigt, dann finde ich irgendwie voll unterhaltsam. Ja. Es bringt dir nichts, aber... Aber man hat es halt. Man hat es halt so. Unnützes Wissen. Man kann damit auf Partys prahlen, Patrick. Ja. Ich habe mein kostenloses Da fliegen die Weiber drauf. Da fliegen die Weiber richtig drauf. Du, die Weiber, die fliegen da richtig drauf, wenn du dir mit deinem Filmwissen angeben kannst. Oh. Ui. Von allem etwas für Dummies. Gab's für 0 Euro auf Amazon. in iTunes. Gut. Oh, ich muss was richtig Gutes droppen kurz. Ja. Ich war schon dabei, so ein bisschen mit Spotify abzuschließen, weil Apple Music mir richtig gut gefällt. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil wir da schon so oft drüber geredet haben. Und jetzt kommt Spotify einfach auf dem Handy mit so einer Autonavigationsding. Ach, das gibt's doch schon ewig mit dem Waze-Ding. Nee, komplett in Vollbildschirm. Wenn du es merkst, dass du im Auto fährst, ist das bei mir komplett im Vollbildschirm. Dann sind so ganz große Knöpfe, du siehst ganz groß den Titel und alles ist schwarz, damit das Display vom iPhone verbraucht ja keinen Strom, wenn es schwarz bleibt. Aber es ist nicht dieses Waze, weil es gibt ja diese extra App, die Waze heißt. No. Okay. Das ist mir, wo bin ich da rum? Krass, muss ich mir auf der Heimfahrt nachher ausprobieren. Probier es mal aus. Ich weiß noch, ob man da bestimmte, weil ich habe es ja mit diesem Bluetooth-Dinger da verbunden, aber den hast du ja auch, oder? Ja, du schon. Das ist Ähnliches, ja. Naja, Auto, vielleicht müssen wir den Auto. Da steht Autoansicht. Stelle ein, dass automatisch die Autoansicht angezeigt wird, wenn Spotify eine Verbindung mit dem Bluetooth deines Autos herstellt. Dann muss vielleicht das ein gutes Bluetooth sein. Mhm. Ja, vielleicht gut, funktioniert es nicht mit jedem. Nee, das kennt ja die Autodinge. Ja, aber ich habe so was Nachgerüstetes. Ja, das habe ich auch. Aber selbst bei dem erkennt es, das finde ich auch so geil, wenn du mit deinem Handy wegläufst vom Auto und dann sagt dir Google, hier hast du dein Auto geparkt, weil das auch mit deinem Auto Bluetooth verbunden ist. Finde ich richtig witzig. Stimmt, habe ich auch schon gesehen. Ja. Parkst für dich dein Auto auf der Karte, das ist nicht mehr. Dann findest du wieder. Findest du einfach wieder. Irgendwann muss man an nichts mehr denken. Einfach. Dann verdummt man. Kannst du richtig dumm durch die Gegend laufen und deinen Taschenrechner, Handy, Computer, Telefon, Mobilcomputer, das Schieberle, sagt dir alles, nimmt dir alles ab. Bei uns bei der Arbeit haben sie an so einer Laderampe, haben sie jetzt ein Absperrband hingemacht. Einfach so, dass Leute dann immer runterfallen. Als ob da jemals jemand runtergefallen ist. Aber jetzt stellen sie das dahin. Ja, wahrscheinlich, weil... Wahrscheinlich ist es gesetzlich vorgegeben, aber ich finde es so... Du musst irgendwann wirklich nichts mehr denken. So. Ja. Das ist ganz verrückt. Ja, das ist ja wie diese Bodenampeln, wo sie teilweise in Großstädten machen wollen oder schon gemacht haben. Ich weiß nicht genau. Wo sie auf dem Boden... Weil die Leute runter gucken. Ja, genau, weil sie auf ihr Handy nach unten gucken. Wollen sie auf dem Boden... Ich finde, das ist natürliche Selektion. Ja, eigentlich schon. Ja, und es hat bisher ganz gut funktioniert. Also was auf jeden Fall natürliche Selektion ist, sind die Leute, die beim Selfie machen, irgendwie von der Klippe stürzen. Ja. Also, weil die haben es verdient, sorry. Aber die, also, ich mein, eigentlich echt so. Ich meine, wie dumm kann man sein? Also bitte, für ein Bild kann man sich irgendwie sicher hinstellen und das Bild, man muss nicht so nah hin, vor allem wenn man an der Klippe steht, was will man da noch besser fotografieren wollen, wenn man nochmal einen Schritt nach hinten geht? Da gibt's ja dahinter auch. Kommt nichts, dahinter kommt, da geht's runter, da kommt so nichts. Verrückt, dass Leute da, dass sie einfach so dafür ihr Leben aufs Spiel setzen. Und da gibt's auch ein Bild auf Instagram, wo glaube ich eine Riesenrunde gemacht hat, das ist so ein Pärchen, das lässt sich immer fotografieren auf Instagram und da hat er aus so einem freischwebenden Pool von so einem Hausdach oder so, oder keine Ahnung, wo das war, hat er sie so drüber rausgehalten. Der hat die einfach fallen lassen müssen und dann wäre sie tot gewesen oder so. Und da nur dafür, für dieses Insta-Bild, riskiert sie ihr Leben so. Richtig verrückt. Wie die Roofer. Also ich finde es faszinierend irgendwie, dass Leute sowas machen. Was sind die Roofer? Kennst du nicht die auf irgendwelche Du musst ja den Ach so, Entschuldigung. Ich bin so im Bubbeln drin. Ja, chill mal ein bisschen hier. Also Roofer sind Leute, die vor allem in Russland hat es angefangen, die auf irgendwelche hohen Gebäude klettern oder Türme oder Masten oder so irgendwas einfach nur um oben zu chillen und ein Bild zu machen, einen Adrenalinkick zu holen und dann wieder runterklettern. Und ich weiß, ich finde es irgendwo, also ich bin so ambivalent, ich finde es auf der einen Seite voll faszinierend, weil die Leute da einfach so hochklettern und das geile Gefühl sein muss, da oben zu sitzen. Auf der anderen Seite finde ich es so dumm, weil die das einfach nur aus Langeweile und Beschäftigungslosigkeit machen, weil das ganz oft halt Jugendliche sind, die von Jugendarbeitslosigkeit in Russland betroffen sind und dann denken sie einfach, ja komm, vielleicht bekomme ich so ein bisschen Internet-Hype und habe eh nichts zu tun, dann kletter ich lieber da hoch, wie wenn ich daheim sitze und arm bin und nichts zum Scheißen habe. Ja, das ist halt schlimm. Also, und ich finde es so krass, also es gibt richtig viele Videos auf YouTube. Mittlerweile gibt es auch leider richtig viele Videos von Leuten, die abstürzen, weil es halt alles gefilmt wird und die halt auch draufhalten, wenn jemand abkackt so. Und ja, aber es ist total begeisternd irgendwie. Und so der Trend hat halt auch so ein bisschen irgendwann die westlichen Lande erreicht. Es gibt auch in England, Frankreich, Deutschland mittlerweile recht viele, die das halt so halb professionell machen. Also die da halt irgendwie irgendwelche Kletterer, die jetzt auch anfangen, auf Gebäude hochzuklettern und so. Ja, da habe ich auch mal einen Dokumentationsfilm gesehen über Kletterer. Wo du so den entnimmst, die sind auch, glaube ich, nicht gesichert. Gibt es ja welche, die klettern ungesichert. Und die sind aneinander gesichert, glaube ich. Diesen Franzosen, der war mal so ein ganz berühmter, der war irgendwie so, der hieß der Spider-Man oder so. Okay. Weil der so aus so Glasbauten einfach an der Wand hochgeklettert ist an der Seite. Ja. So krass. Ja. Nee, und das waren, glaube ich, aus Bayern oder sowas. Ja. Und die haben dann, wenn du die dann reden hörst, dann merkst du so, ja, die sind sich aber schon sicher bei dem, was sie machen. Also die tun nicht bewusst ihr Leben aufs Spiel setzen, weil sie genau wissen, was sie tun und es gibt ihnen halt die Sicherheit, das machen zu können und keine Angst zu haben. Irgendwie ist es schon verrückt, so wenn du so 100% auf dich vertrauen kannst, dass du in so einer Situation etwas sagen wirst. Irgendwie ist ganz verrückt irgendwie. Es gab auch eine Gruppe hier aus der Gegend irgendwo, also irgendwo im Schwabenländle, die Graveyard Kids heißen die oder hießen die, ich weiß nicht mehr, die haben früher relativ viele YouTube-Videos gemacht, man mittlerweile glaube ich keine mehr. Yeah. Vielleicht weil auch jemand gestorben ist oder einfach keinen Bock mehr, aber die sind auch, ich glaube in Ulm war es, aufs Ulmer Münster sind die hochgeklettert. Oha. Das ist ein richtig geiles Video. Also die Videos an sich sehen wirklich richtig nice aus einfach, weil die da ganz oben stehen und runter filmen, meistens halt bei Nacht, weil sie es halt nur nachts richtig gut machen können. Und das sieht einfach brutal aus. Das muss ein Gefühl sein, unbeschreiblich, wenn du da oben stehst und halt frei von Höhenangst bist, ist es wahrscheinlich einfach nur so richtig geiles Adrenalin. Ja. So. Verrückt. Ja. Aber, halt aber so man gefährlich. Könnte auch mit einer Drohne da oben filmen, die Technik macht's möglich. Man könnte auf dem Sofa daheim sitzen und nichts tun. Könnte man auch machen oder ein bisschen Computer spielen. Kids macht's nicht zu Hause nach. Wir reden so eine halbe Stunde über das Thema und dann tun wir ganz viele Leute. Wir haben generell dieses Ding, Leute anzureizen, irgendwas auszuprobieren. Was illegal ist. Nee, das nicht. noch nicht. Nee, zum Beispiel Lego eine Rückmeldung bekommen und TikTok benutzen. Ein paar Zuhörer habe ich mitbekommen. Gott, jetzt haben wir den Grundstein für ganz viele Roofer gesetzt. Naja, vielleicht brauchen wir hier eine Roofer-Community. Vielleicht ist die ja voll krass. Schickt uns Bilder, wenn ihr irgendwie aus dem Empire State Building hochklebt. Und macht ein bisschen Werbung dann für hebt so ein Carsten, so ein Cruiser-Banner runter. So ein QR-Code. Alter, nice, ey. Ja, mega. Würde ich feiern. Würde ich feiern, wenn die Hörer ihr Leben für uns aufs Spiel setzen. Wieso fangen wir nicht an, einfach ein Bepper drucken zu lassen mit einem QR-Code, wo nur so Carsten und Gruß draufsteht und überall, wo wir sind, taggen wir das und dann kommen die einfach und hören unser Podcast. Das ist eine richtig gute Idee. Die gibt's nämlich jetzt in unserem Shop. Leute, schlag zu, hey, schaffen wir das bis Freitag? Ja, das, habt ihr Bock auf sowas? Habt ihr Bock, irgendwie sowas wie ein Street-Team? Habt ihr Lust? Benny, hast Bock, Pepper von uns rumzukleben? Das ist schon geil. Da ist eins auf dein Longboard drauf. Alter. Ich mache eins auf meinen City-Roller. Dann müssen die Leute immer hinterherrennen, um den QR-Code zu machen. Machen wir nur mal einen Trick. Und dann Entschuldigung, halt, stopp. Ich möchte es doch. Moment. Ich möchte es doch nur filmen. Ja. Oder wir schreiben sowas drauf wie hier lang. hier lang für cooles Sach. Für fetziges Zeug. Katzenvideos hier und dann scannen die das, weil die das Katzenvideo wollen. Und dann haben wir nur alte Leute als Zuhörer. Ja, aber ist doch geil. Ich mag alte Leute. Die erzählen es an ihren Kindern und Kindeskindern. Ja. Ich habe da was gehört. Hast du, kannst mir das da scannen? Scanne. Den Podcast. Kann man das auch hören, oder was ist das? Hallo, sowas hat es nicht gegeben bei uns früher. Sehr super, Henny. Sehr gut, Alter. Wir brauchen ein bisschen Werbung, ja. Liked uns auf allem. Genau. Ich bin ja für Social Media zuständig, aber warum... Ja, du bist das Social Media Beauftragte. Aber ich twitter nicht. Warum machst du nicht einen Twitter von uns noch? Du bist doch der Twitterer. Ich will eigentlich unbekannt in meinem Twitter bleiben. Okay. Also ich bin eigentlich so ein Leecher, weil ich hole alle Sachen von Twitter und schicke die dann weiter. Oh, wie wenn ich die... Wie wenn du es erfunden hättest. So, das habe ich schon gekannt. Da war letzte Woche noch. Dann schickt mir das. Du bist so ein gemeiner... Das wäre ich. Agent. Twitter-Agent. Du bist ein Agent. Ja, ich kann schon twittern, aber ich mache halt einen Twitter vom Twitter. Ja, es muss ja ein eigener Account sein. Ja, das macht ja nicht du privat. Nee. Okay. Aber ich like das Sache immer. Dann habe ich schon so einen Follower direkt. Ich like auch jedes Bild, das wir in Instagram hochladen. Twitter ist übrigens auch eine coole Plattform, weil da schreiben so die Stars, in Anführungszeichen, die bekannten Leute. Ja. Und Nachrichten gehen da ziemlich schnell rum. Und und Meinungen. Ich glaube, das ist nett. Den schicke ich ein, den Untersetzer. Da haben die mir so ein Kabel dazu geschickt zu dem Untersetzer. Aber ich will doch nur mein Glas draufstellen. Also um es aufzulesen, mein außen nasses Glas, weil Eiswürfel drin waren, stehen auf Patricks Ladestation. weil er mir den als Untersetzer gegeben hat. Richtig dekadent eigentlich. Geil. Mhm. Ah. Ich hätte einen Lifehack. Oh ja. Ein Lifehack. Lol. Lifehack, Hashtag. Grüße gehen raus. So. Also der Lifehack der Woche. Woche. Wenn ihr Reparaturanarbeiten durchführen müsst, zum Beispiel, ihr habt ein altes Nokia-Klapp-Handy und habt es so oft auf und zu geklappt, dass da irgendwas abbricht, dann müsst ihr ein bisschen mit Sekundenkleber das wieder hinkleben. Und wenn ihr dann aus Versehen einen Sekundenkleber auf euren Finger bekommt, müsst ihr einfach nur Schmirgelpapier nehmen und es wieder runterrubbeln. Alter. Das geht mit Seife nie runter. Bis auf welche Hautschicht? Nee, nur das Ding. Du schmirgelst nur den Kleber runter. Okay. Weil deine Haut ist weich, da passiert nichts. Also so, wie du jetzt die Bewegung machst, oder kann man auch so? So. Oder so. Weißt du, das bringt dir viel, wenn wir das so zeigen. Ich weiß es. Danke, nächstes Thema. Genau, einfach ein bisschen mit dem Finger so drauf rumrubbeln. Wie jeder hat da seine eigene Rubbeltechnik. Wie ein DJ auf seinem Turntable. Genau, zum Beispiel. Je nachdem, Bewegung. Welche Stelle, wenn es so ein bisschen hier ist, sieht es ein bisschen dumm aus. Hat man auch wieder gut gesehen. Genau, aber das ist mein Lifehack für euch, hat mir jemand bei der Arbeit erklärt. Krass, hat der schon so oft... Nee, wir müssen immer die Beschriftung von den Bauteilen, also die Elektriker, damals war ich noch Azubi, musste man an die Maschine kleben mit Sekundenkleber. Und dann musste man Beschriftungen. Nee, die fallen zu schnell ab. Ah, okay. Aber das sind so richtig fest, weil die müssen ja nach was aussehen. Es muss ja aussehen, wie wenn das Ding aus Deutschland kommt. Du musst Schildle muss danach. Geht es auch der Lifehack mit zwei Komponentenkleber? Ja, solange ihr euch nicht ans Schmirgelpapier klebt. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß das bei Sekundenkleber. Ihr könnt es ja mal ausprobieren und uns schreiben. Heute gibt man richtig alles gute Ratschläge. Brandverletzungen, weil sie sich aufgeschmirgelt haben. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr es probiert. Oh, wir sind schon bei 40. Eieiei. Naja, dann wird es halt heute mal eine Stundenfolge. Paar PS gehen noch. Paar PS. Also, ich habe noch eine Aufgabe, die will ich nicht vernachlässigen. Ja. Und zwar war die Frage des schlechten Googles der Woche. Tschüss. Das war halt perfekt, ey. Wir scannen müssen, weil ich das gesagt habe. Ich glaube, weil ich dran gedacht habe. Und das ist nämlich was ganz Verrücktes. Ich hoffe, du bringst mir jetzt die Auflösung. Die Auflösung kommt auch, und zwar, was ist Gähnen? Ja, und die Aufgabe war, dass man das Ganze rausfinden muss, während man mit der linken Hand schreibt und nur mit einem Auge guckt. Ich hoffe, das hat es dir ordentlich schwer gemacht. War schwer, vor allem wenn man nur tippt und dann muss man mit der linken Hand zur Maus rüber. Oh, und dann mit der linken, die linke Maus. Das geht ja gar nicht. Dann habe ich noch, also ich habe ein paar Sachen an einem PC mit Maus gemacht und ein paar auf dem Laptop, da geht's ja dann, da steht direkt drunter das Mauspad so. Naja, auf jeden Fall war noch die Zusatzfrage, warum ist das ansteckend, das habe ich dann auch noch weiter gegoogelt, und zwar, hier geht's los. Zuerst mal, wenn du das eingibst in Google, kommt direkt drunter eine Definition, wie man das Wort trennt und was es ist. Es ist ein Verb und sind zwei Silben. Welche zwei? Und dann kann man noch auf gäh und nennen. Klatsch das mal, bitte, Patrick. Dankeschön. Okay. Hätten wir das. Und da war noch so ein Lautsprecher, da konnte man sich dann anhören, wie sich das anhört, wenn man das spricht, das Wort. Und das hat zwei Bedeutungen. Fand ich schon interessant. Zwei? Ja, also die eine, die offensichtliche, von vor Müdigkeit oder Langeweile den Mund weit öffnen und dabei tief atmen. Crazy. Mhm. Jetzt kommt die zweite, das ist die gehobene. Die gehobene Bedeutung. Sich in eine große Tiefe oder Ähnliches hineinöffnen. Also eine gähnende Leere. Zum Beispiel, unter uns gähnte der Abgrund. Ja. Crazy. Genau, und dann kommt man natürlich bei dem ersten Link. Oder willst du direkt schon was sagen zu gähnen? Nee. Bist gespannt. Ich bin sehr... Also, der erste Link war natürlich Wikipedia. Es kann nur sein, dass ich gleich wieder gähnen muss, weil ich wirklich gerade in mir das Gefühl, dass ich gähnen muss. Das Gähnen. Nur wegen dem... Aber vielleicht bin ich einfach nur müde. Das Gähnen ist ein bei Tieren und Menschen auftretendes, reflexartiges Verhalten. Es steht häufig im Zusammenhang mit Müdigkeit. Der Vorgang beginnt mit einem tiefen Atemzug, in dessen Verlauf der Mund weit geöffnet wird und endet mit Schließen des Mundes bei gleichzeitiger Ausatmung. Moment, da möchte ich kurz einhaken. Ich habe das Gefühl, ich gähne falsch, weil ich tue beim... Gähnen ausatmen, nicht einatmen. Genau. Weil die schreiben beides. Ja, aber die schreiben ja das. Und endet mit Schließen des Mundes bei gleichzeitiger Ausatmung. Achso, das gleich. Ja, okay. Hast du gedacht, du gähnst falsch rum? Ich dachte, ich gähne falsch rum. Witzig ist ja, dass da dran steht, dass es reflexartig ist. Und dann würde es heißen, du hast falsche Reflexe. Ich wäre behindert. Wobei das auch nicht ganz stimmt mit dem reflexartig. Kommen wir später dazu. Also, genau, warten wir. Schon wieder die dabei mögliche Lautgebung kann unterdrückt werden. Interessanter Fakt. Ja, das mal. Ich finde, das sind immer richtig. Ja, aber das ist interessant. Richtig, ja, aber das sind ja nur die Attention Horse, die immer so richtig. Ich meine, jeder kann still gähnen, bitte. Ich kann auch mit Mund zugähnen. Wenn du es ganz krass gähnen musst, dann kannst du den Mund nicht zumachen. Doch. Nein. Doch. Ich hab mir das angewöhnt, weil ich ganz oft in den... Ich habe immer Maul... Nicht komplett zu. Doch. Die Lippen gehen so auseinander. Nein, wirklich nicht. Das kannst du nicht. Ich hab morgens ganz oft Einzelgespräche mit Klienten. Nee, ich gähne in meinem Mund drin. Ja, aber dann ist es nicht so frei, wie es natürlich aber ich kann doch, wenn ich mit denen ein Gespräch führe, die mir aus ihrem Leben erzählen, kann ich denen voll ins Gesicht gähnen. Deswegen mache ich das ganz oft dann so, wenn ich da meinen ersten Kaffee noch nicht getrunken habe oder so, weil das direkt um 8 ist, das erste Gespräch ist, dann sieht sie voll fertig. Wie sieht das aus? Mach mal. So wahrscheinlich. Sei mal auf Knopfdruck lustig. Ich sitze dann immer so mit der Hand vor dem Mund dran trotzdem. Also ich tue dann so, als würde ich mich irgendwie hier so kratzen, irgendwie so, damit es nicht so aussieht. Weil der Bart juckt ja auch genau, immer. Genau, damit ich nicht so das Haupt... So tust du es. So mache ich es. Okay. Also ich kann es. Ich kann es ein bisschen. Wenn ich nachher mal gähnen muss, dann gähne ich dir mit Mund zu. Also was da drin steht, dass wenn man gähnende Sachen visuell sieht, dass man gähnen muss... Triggert mich so hart. Echt? Ja, guck's mal an, ob du gähnen musst. Tu's weg, bitte. Da kommen später noch Tiere, die gähnen. Boah, das. Ey. Katzen, die gähnen, sind auch ganz verrückt. Ich muss auch verdammt oft gähnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich wird's mir gleich erklärt, dass es irgendwie mit irgendeinem Mangel zusammenhängt. Echt? Also, oder so. Vielleicht ist deine Erklärung nicht dabei, weil das waren so viele, dass ich filtern musste. Es gibt viel zu viele Erklärungen fürs Gähnen. Und da gibt es auch so voll abgespacede Forscher, wenn du das so durchliest, dann wiederholen sich die Namen von den Forschern ganz oft in Artikeln. Also die haben wirklich nur Gähnen untersucht. So ist das verrückt. Wenn ich könnte, würde ich auch nur Gähnen erforschen. Du kannst ja hingehen und für die Leute gähnen, wenn du das so gut kannst. Ich könnte wirklich, also morgens kann ich den ganzen Morgen gähnen. Solche Leute brauchen die. Ich bin perfekt. Du bist perfekt. Für irgendwas ist jeder Mensch perfekt. Ich fühle mich gerade so geschätzt. ich kann dir nachher die Nummern von deinen Forscher geben, dann kannst du dich ja melden, weil dann die leben nicht mehr, glaube ich. Also, wo waren wir? Tot gegähnt. Da Gähnen in der westlichen Kultur als Zeichen von Müdigkeit oder Langeweile gilt, werden vor der gähnenden Person kaschierende Gesten erwartet. Aha, so ist es üblich, sich beim Gähnen abzuwenden oder eine Hand vor den Mund zu halten. Teilweise wird sogar die Empfehlung gegeben, es ganz zu unterdrücken. Oh, so fies die Menschen. Ursache und Zweck des Gähnens sind nicht eindeutig geklärt. Ganz wichtig, steht schon da, habe ich damals, glaube ich, überlesen. Bei Fischen, die oft Gähnen zeigen, könnte es dazu dienen, neues Wasser in den paarigen Nasenraum zu ziehen. Außer eventuell einfach. Also die Umgebung auf Geruchsstoffe zu prüfen. Die Wissenschaft des Gähnens heißt Kosmologie. Haben wir das also? Dann kommt vielleicht bin ich ein Fisch und will immer Wasser in meine Nasenräume ziehen. Ja. Ich weiß es nicht. Wie wäre dein Fischname? Mein lateinischer Fischname? Nee. Mein normaler. Disney-Film. Im Disney-Film. Was wärst du für ein Fisch im Disney-Film? Das ist eine gute Frage. Was wäre ich für ein Fisch im Disney-Film? Kugelfisch. Kugelfisch? Ja, wie wäre dein Name? Mrs. Puff. Okay. Was wärst du für ein Fisch? Was wäre ich für ein Fisch? So, ich glaube, ich wäre Schwertfisch. Ich wäre ein Guppi, glaube ich. Ich wäre ein Schwertfisch. Ich wäre so ein Guppi. Kennst du die Guppis? Ja, klar. Das sind richtig schön. Das sind so die kauft man Kindern, oder? Weil ja, die so robust sind. Ja, das sind so die Stani-Aquarienfische. Hattest du mal ein Aquarium? Ja, mein Vater. Dein Vater, meine auch. Mein Vater. Der hatte Neon. Neonfische. Und eine Neonröhre auch. Ja, wir hatten ganz viele Guppis und einen Putzerfisch. Hattet ihr einen Filter in dem Dings drin oder außerhalb? Ich glaube, drin. Drin sind die Amateurfilter. Ich weiß nicht, wir werden draußen ein. Ich glaube auch, ja. Ich weiß nicht mehr genau. Auch Pflanzen? Schatztruhe? Ja, nur Schatztruhe? Nur Pflanzen. Mein Vater hat all diesen Kitschig-Schnickschnack gehasst. Und er hatte eine Kokosnussschale, hatte ich glaube ich. Oder eine Wurzel. Aber ganz witzige Anekdote zu dem Thema. Auf dem Taus-Gymnasium, wo ich war, da gab es die Aquarien-AG. Da war ich ab der 5. Klasse drin, weil... Ich war mit so ein paar Älteren befreundet und die haben gemeint, hey, wenn du in der AG bist, dann darfst du in der Pause oben bleiben, der Rest muss aus dem Haus raus. Dann habe ich mich eintragen lassen, habe dann immer mit denen in Pause gechillt. In der großen Pause durften wir halt drin sein, vor allem im Aquarien-AG-Raum. Ja. Und wir durften einmal im Schuljahr für 50 Euro einkaufen gehen. Und eigentlich war das halt so gedacht, dass wir es irgendwie, wir hatten fürs Schuljahr ein 50-Euro-Budget. Und eigentlich war es so gedacht, dass wir halt irgendwie mal für 5 Euro Fischfutter kaufen oder für 5 Euro das kaufen. Das. Und dann sind wir irgendwann mal in der Mittagspause in den ortsansässigen Tierhandlungen, in die ortsansässige Tierhandlung gegangen und haben so ein riesiges Aquarienschloss gekauft für genau 50 Euro. haben das mitgenommen in die Schule. Und das, wir wussten halt schon beim Kaufen, das passt safe mit keins der Aquarien rein. Und wir haben es so hart gefeiert. Richtig das dann, gut. Und das dann im Aquarienraum einfach auf den Tisch, der in der Mitte von dem winzigen Raum stand, hingestellt und sind wieder gegangen. Und am nächsten Tag stand dann der verantwortliche Lehrer drin und der hat so ein bisschen nasal gesprochen. Und der steht so drin, guckt uns an, guckt das Schloss an. Und meint dann nur so, was denn das für ein Kitsch? Und es hat so hart zerrissen, ey. Und wir mussten es nicht mal zurückgeben. Ich glaube, wahrscheinlich steht das heute noch in dem Raum, aber wir hatten so Spaß dabei. Wirklich glatt 50 Euro das Ding gekauft. Das war so riesig. Ja, und wo habt ihr dann das Fischfutter hergehabt? Da haben wir nicht gekauft. Das konnten wir, wir dachten, das ist so eine witzige Aktion. Wir brauchen kein Fischfutter. Und dann hat halt der Lehrer irgendwann hat dann nochmal Geld beantragt, glaube ich, von der Schule, weil wir halt die kompletten 50 verblasen. Boy. Das ist so gut. Hör mal, einmal, das weiß niemand. Reicht's noch? Ich weiß gar nicht. Oder soll ich mir die Anekdote aufheben? Ja, ich bin bei der Hälfte von Gähnen. Okay, dann mach du weiter und ich schreibe mir das auf. Gibt nochmal eine super Aquarien-Anekdote. Genau, ich erzähl weiter. Ich mach's kurz. Bei Menschen ist Gähnen wie das Lachen ein universell vorkommendes Verhalten. Bis jetzt wurde keine Volksgruppe beschrieben, die nicht gähnen würde. Anders als bei Affen und vielen anderen Säugetieren kann bei Menschen kein geschlechtsspezifischer Unterschied bei der Frequenz gefunden werden. War eine richtig krasse Side-Information. Dann, was sehr interessant ist, jetzt kommt's. Das ist richtig interessant, pass auf. Gähnen und Krankheiten. Aus einer Studie von 2007 geht hervor, dass autistische Kinder anders als nicht autistische Kinder beim Betrachten von Videos mit gähnenden Menschen nicht mitgähnen. Dies stützt die Theorie, die ansteckende Eigenschaften des Gähnens hätte etwas mit Empathie zu tun. Mhm. Und ansteckend in Anführungszeichen. Ja. Ist interessant, oder? Ja. Das heißt, wenn dich Leute nicht anstecken, dann kannst du Autist sein. Stimmt. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Bei mir war es aber im Zusammenhang mit Psychopathen. Das war bei irgendeinem... Keine Empathie für Menschen empfinden. Genau, weil die gähnen auch nicht mit. Das war auch in irgendeiner Serie. Das war Film. Ich glaube in der Serie... 21 Jump Street. Nein. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber da... Ich glaube Manhunt oder so heißt die. Mindhunters? Mythbusters. Ich glaube Mindhunters heißt es. Da werden so die Grundzüge des Profilings vom FBI, wie das entstanden ist und so. Und das ist ja, hat ja alles mit Psychopathen zu tun. Und da kommen sie, glaube ich, auch auf den Trichter, dass Psychopathen nicht mitgähnen, weil sie sich zu einem reinsetzen... Crazy. Und vor dem gähnen und der gähnt nicht. Und dann das heißt, wissen sie, halt keine Empathie. Gibt es keinen Lügendetektor, der funktioniert, sondern die stellen irgendwann immer die Frage und dann gähnen die Leute, dann haben sie es. Den Gähndetektor. Gähndetektor, genau. Jetzt gibt es ganz viele Behauptungen. Das ist jetzt ein bisschen... Hose raus. Wie geht das da weg? Ungefiltert? Nee. Gott, bei wie viel sind wir denn? Genau, es gibt ja einmal... Dieses Gähnen verbessert die Sauerstoffsättigung des Blutes. Also die Hypothese, dass Gähnen etwas mit einem erhöhten Kohlendioxid beziehungsweise verringerten Sauerstoffgehalt im Blut zu tun hat. Also da sagt man, ja, muss das Fenster aufmachen, dann gähnet ja schon alle, da ist kein Sauerstoff drin in dem Raum. Und das haben sie einfach getestet mit einer Studie von Studenten. Dann haben sie irgendwie die Luft ein bisschen Sauerstoff rein und ein bisschen Kohlendioxid rein so abwechseln. Und es hat sich einfach nicht signifikant verändert. Und deswegen haben sie gesagt, bastet. Gähnen ist ein Zeichen für Müdigkeit. Das stimmt teilweise, steht da drin. Da haben sie so ein Gähntagebuch geführt. Und dann haben sie das halt feststellen können. Stand ganz, ganz ausführlich beschrieben. Also lest es nach, das ist brutal interessante Gähnen-Wikipedia-Artikel. Dann, Gähnen ist ein Zeichen für Langeweile. Da konnte dieser eine Forscher, der heißt Provin, der wird 100-mal erwähnt, der ist ein richtig krasser Gähn-Forscher, der hat gesagt, dass es auch bestätigen kann, hat halt auch Versuche gemacht. Und dann Gähnen ist ansteckend, das ist ein riesengroßer Absatz, den habe ich gekürzt. Soll ich ihn vorlesen? Haben wir noch? Jetzt müssen wir noch, genau. Kommt. Also, Gähnen wird häufig als ansteckend beschrieben. Gähnt eine Person, gähnen alle anderen mit. Eine andere Person gähnen zu sehen, regt schon zum Mitgehen an. Besonders, wenn die Augen der Person zu sehen sind. Interessant. Dieser Mechanismus ist auch dann wirksam, wenn die Person nicht physisch anwesend und beispielsweise nur auf einem Video sichtbar ist. Bei ähnlichen Versuchen, bei denen Probanden zum Mitlächeln animiert werden sollten, war die Response bei weiterem geringer. Response, darf man das im Deutschen sagen? Ja. Okay, sogar schon über das Gähnen zu lesen kann zum Gähnen anregen. Und das war ja interessant, weil ich so angefangen habe und dann hast du angefangen zu gähnen. Das ist bei mir, ich bin da so angefickt. Deswegen ist ansteckend. Dann hat dieser Provino Versuche gemacht, irgendwas mit Schluck auf, da hat er das auch getestet und da ist aber nichts bei rumgekommen. Dann ein anderer Forscher, der heißt Platek, konnte einen Zusammenhang zwischen Empathie und Nachahmungsverhalten herstellen. Personen, die sich nicht oder nur schwer vom Gähnen anderer anstecken lassen, haben danach eine geringere Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Diese These konnte von Lacarboni insofern bestätigt werden, als das Beobachten und Nachahmen von Emotionen von anderen fast dieselben Erregungsmuster im Gehirn wachrufen. Bei Schimpansen konnte beobachtet werden, dass sie sich ebenso vom Gähnen ihrer Artgenossen anstecken lassen. Okay. Britische und japanische Wissenschaftler sehen darin einen Beleg, dass Schimpansen ebenfalls über Einfühlungsvermögen verfügen. Das finde ich. Was war das? So, Rolladen. Wie bin ich da? Also. Okay. Dann. In einem Versuch von Mascheroni, Senchu und Shepard, bei den Menschen vor Hunden gähnten, ließen sich 72% der Hunde ebenfalls zum Gähnen anstecken. Ein weiterer Versuch ergab, dass sich die Hunde auch von Gähngeräuschen anstecken ließen und dabei stärker auf die Stimme ihrer Besitzer reagierten. Die genauen neuronalen Abläufe bei der Ansteckung des Gähns sind noch unklar. Crazy, da ist ganz viel beschrieben, aber trotzdem kann man nicht sagen, ob das so stimmt. Richtig verrückt. Richtig verrückt. Warte, ich glaube, da stand nochmal was. Aber ich glaube, das war das so das Wichtigste zum Gähnen. Nee, das war's. Sehr gut. Okay. Sehr gut, dann sind wir noch unter einer Stunde. Okay. Weil wir können ja vorne was wegschnippeln. Ja. Aber das Ding ist, so richtig beantwortet hat es mir die Frage nicht, aber trotzdem irgendwo Antworten gegeben. Ja, es wird genau beschrieben, wie es aussieht, wie es vorkommt. Ja. Dann werden die ganzen Thesen, wo es dazu gibt, so einmal beschrieben und dann halt zum Teil wissenschaftlich belegt, aber, ja, aber so richtig man hat genau, keine hundertprozentige Antwort, genau, das, wo es herkommt, wieso man es machen muss. Ja, genau, das ist nämlich das Wieso. Ja. Das wird beschrieben, dass es kein Reflex sein kann, weil bei einem Reflex immer irgendwas vorangegangen sein muss. Und das ist beim Gähnen nicht eindeutig so. Also man weiß es zumindest nicht. Es kann sein, es ist ein Reflex, aber dadurch, dass es so unterschiedlich kommt und irgendwie Studien, wo halt die Theorien widerlegt haben, bleibt ja irgendwann irgendwie nichts mehr übrig. Und dann kann man das nie bestimmen, ob es ein Reflex ist oder nicht. Aber es muss ja schon irgendwie was mit der Müdigkeit zu tun haben, denke ich. Ja, glaube ich auch. Weil es kommt ja meistens, wenn man müde ist. Oder halt das kurz vor oder kurz nach dem Aufstehen und so. Ja, das haben sie auch genau beschrieben bei diesem Gähntagebuch, dass Leute morgens auch mehr Bewegungen machen. Das heißt, wenn sie gähnen, dann machen sie dazu eher Bewegungen. Wenn sie abends gähnen, weil du irgendwie im Sofa dran sitzt, dann kommt halt nicht so. Also es ist auch brutal interessant, dass es so unterschiedlich ist und dann ja, und das mit den Geräuschen so, das habe ich in einem Kurs gelernt, das wollte ich noch erwähnen, in einem Kurs zu besseren Schlafen ging das eigentlich, glaube ich. Aber da ging es dann so allgemein, dass man sich, dass der Körper das manchmal braucht, gestreckt zu werden irgendwie, dass sich dann besser fühlt, wenn man so gerade lang irgendwie verzwängt dran sitzt oder so, dass alles nochmal so gelockert wird, die ganzen Gelenke und so. Durchgeschakt. Genau, und da ist es gähnend, glaube ich, auch so ein eigene Dings vom Menschen. Und wenn man dann auch diese Bewegungen und die Töne zulässt, dann ist das so brutal entspannt irgendwie auf den Körper. Ja, also das stimmt. Das zu unterdrücken ist nichts Gutes für den Körper. Und deswegen ist es eigentlich komisch, dass die Gesellschaft das nicht so akzeptiert, dass sie sagt, ja, man muss. Wobei das, glaube ich, auch nur so von dem jetzt da oben. Jetzt habe ich mit dem Mund zugegähnt. Gegähnt? Ja. Weil wir über das Gähnen reden. Ich habe nicht gähnen müssen, ich habe keine Empathie. Ich bin ein Autist. Aber das, wie es, was ich gerade noch sagen wollte, gesellschaftlich, wie es Niesen. Das Niesen, dafür kann der Mensch, der niest, wirklich gar nichts und der muss sich entschuldigen. Das ist irgendwie. Also. Wie sagen wir das? Man müsste sich eigentlich vor so natürlichen Sachen nicht entschuldigen müssen. Also, auch nicht vom in die Hose machen. Genau. Lasst einfach laufen, Leute. Da kann euch niemand was rein. Passiert immer. Genau. Das ist eigentlich, das gehört zum guten Ton. Genau. Ja. Damit schön, wären wir wieder mal voll. Es ging wieder ratzefatze. Es ging ratzfatze. Am Schluss können wir sagen, schreibt uns, egal ob per Mail oder Instagram, checkt die Links aus auf WordPress oder auf Podcast-Dings-App von Apple Geräten. Und wenn ihr irgendwie, was weiß ich, Fragen, Umfragen, Anregungen, irgendwas schickt habt. Schickt uns Alben. Schickt uns alles, was ihr loswerden wollt. Schickt alle Gedanken zu den Themen, die wir besprochen haben. Ich freue mich brutal immer, wenn ich irgendwas lese, so, wenn es direkt vom Thema kommt oder auch, wo ich die Sprachnachricht bekommen hatte, der Dude die ganze Zeit lachen müssen und so. Es hat mich so mega gefreut, dass dass das Thema einen so mitreißt und dass man dann aus seinen eigenen Gedanken sammelt und die auch gerne an uns weitergibt, weil deswegen schwätzen wir hier, dass wir das so damit Themen wir euch anreißen. Euch bereichern. Genau. Oder ihr uns. Und genau. So. Was haben wir heute? Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ja. Auf die gedachte 3. 0, 1, 2. Ciao, Kakao.